Ein Forscherteam der Fakultät für Geschichte der Kim-Il-sung-Universität machte jüngst die Ruine der Salzproduktionsstätte des Spätzosen, das in der Stadt Goguryeo integriert worden war, ausfindig und erkundete sie. Diese Ruine befindet sich auf den Anhöhen inmitten der Reisfelder des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Wonup, etwa 3 Kilometer nordöstlich vom Sitz des Arbeiterviertels Wonup im Kreis Onsan von der Stadt Nampo. Hier wurden 5 steinerne Einrichtungen für die Salzproduktion ausgegraben. Durch die Vertiefung der Forschung hat man wissenschaftlich bewiesen, dass eine von den 5 Anlagen die Ruine der Salzproduktionsstätte des Spätzosen war. Damit kam es erneut ans Licht, dass in Korea die Salzgewinnungstechnik schon im 1. und 2. Jahrhundert auf einem relativ hohen Niveau gewesen und durch den Staat Goguryeo fortgesetzt worden war.